2. Ich weiß, dass viele gegen Schönheitswettbewerbe sind und ich finde sie eigentlich auch nicht gut. Aber eine Freundin von mir nimmt an Wettbewerben teil und findet sie gut. Und trotzdem ist sie eine ganz tolle Frau und hat auch viele andere Interessen. Klar gibt sie viel Geld für Mode aus, aber sie würde sich nie operieren lassen. Also mein Ding ist das nicht, aber wer es machen will, soll es machen.